Grammatik, Seite 137. Vorgestern. Antiontei. Letzte Woche. Na semana passada. Vor, mit Zeitraum. A. 15. Anrufen bei, zusammen mit Institutionen, Orten. Telefonar para... Chef. O chefe. 16. Schwimmen. Nadar. Atlantik. O Atlântico.